Fabriken und Banken, ihr Räuber der Nationen, wir sind euer Untergang. Richten Sie die Gewehre gegen die Sowjetunion, dann rüsten rote Heere zum Kampf zur Revolution. Wir mussten lange darben auf hoher Fürstengeheiß, und was wir da erwarben, war Not und Dreck und Schweiß. Und richten Sie die Gewehre gegen die Sowjetunion, dann rüsten rote Heere zum Kampf zur Revolution. Da kam der Tag, Genossen, die Henker schlugen wir tot. Viel Blut ward da vergossen, ein Sechstel der Erde blieb rot. Und richten Sie die Gewehre gegen die Sowjetunion, dann rüsten rote Heere zum Kampf zur Revolution. Wir Arbeiter, Bauern, Armeen, Soldaten der neuen Zeit, wo rote Fahnen wehen, da stehen wir kampfbereit. Und richten Sie die Gewehre gegen die Sowjetunion, dann rüsten rote Heere zum Kampf zur Revolution. Der Schwur der Rotarmisten, der ist uns allen bekannt. Heraus, ihr Kommunisten, zum Endkampf